Mit Erlaubnis. Ui, die Salome. Am besten, ich setze mich gleich in den Stuhl, das Gesicht weit weg, dass sie mich nicht erkennt. Wie kommt sie da herein? Draußen war kein Mensch. So habe ich geglaubt, das wird's Vorzimmer sein. Jetzt sehe ich aber... ich bitte, Madame, kommen Sie nur ein bisschen heraus. Mir verschlagt's die Rede, wenn ich so in der Pracht drinnen stehe. Also keine Umstände, was will sie nur geschwind? Ich suche einen... Ich habe ihn schon bei der Gärtnerin gesucht, dort habe ich ihn aber nicht gefunden. Jetzt bin ich daher. Wen sucht sie? Wissen Sie, ich suche halt ein mit rote Haar. Na, den wird sie leicht finden, weil ihr auf 100 Schritte entgegenleuchtet. Oh, nagelneuer Witz, du hast mich schon oft erfreut. Hier im Schloss wird sie sich aber vergebens bemühen, denn ich und die gnädige Frau würden einen solchen nicht dulden. Wir haben beide Antipathie gegen rote Haar. Wenn er aber doch kommen sollt, so sagen sie ihm, es haben ihn Leute gesucht aus der Stadt. Die haben mich so verdächtig um ihn gefragt. Und was hat sie den Leuten gesagt? Was ist das? Was hat denn die Person? Fällt mir da ohnmächtig in die Arme. Na, so bringen Sie doch einen Stuhl. Ich kann sie nicht halten. Was? Einen Stuhl? Na ja, da ist ja einer. Da, also, Sekunde, setzen wir es nieder. Sie rührt sich nicht. Ist ganz bewegungslos. Das ist höchst sonderbar. Ihr Anblick hat diese Wirkung auf sie hervorgebracht. Aber das kann nicht sein. Ich bin nicht zum Umfallen wild. Und was meine Schönheit anbelangt, so ist sie auch wieder nicht so groß, dass man darüber das Gleichgewicht verlieren muss. Sie sehen aber, dass sie sich gar nicht bewegt. Ja, das sehe ich. Jetzt aber scheint mir... Ja, sie bewegt sich. Ja, das sehe ich auch. Ich werde frisches Wasser holen. Nichts da. Das wird nicht nötig sein. Oder haben Sie vielleicht besondere Ursachen, sich fortzuschleichen? Das, ich wüsste nicht welche. Ich kenne die Person nicht. Dann brauchen Sie ja Ihr Wachen nicht zu fürchten. Aber gar nicht. Wer sagt denn, dass ich mich fürcht? Madame, mir wird schon wieder leichter. Was war ihr denn eigentlich? Der... Her. Also kennt sie ihn. Na, ich kenne ihn nicht. Gewiss nicht. Aber wie er mich so scharf angeredet hat... Ach, darüber ist sie so. Nicht, weil sie so schand, solche Stadtnerven für ein Bauerntieren. Bitte, Herr, seien's nicht bös. Und wenn's vielleicht den sehen mit die roten Haar, so sagen's ihm... Ich hab's gut gemeint. Ich hab ihn nur warnen wollen. Ich werde ihn gewiss nicht verraten an die Leute, die um ihn fragen. Und sagen sie ihm, ich werde auch gewiss sein Glück nicht mehr in den Weg treten. Sagen sie ihm das, wenn sie den sehen mit den roten Haaren. Und Madame, jetzt bitte ich noch mal um Verzeihung, dass ich umgefallen bin in Zimmern, die nicht meinesgleichen sind. Hüt ihnen Gott, alle zwei. Und jetzt fange ich gar zum Weinen an. Das gehört sich schon gar nicht. Nichts für ungut, ich bin heute so ein teures Ding. Dieses Geschöpf, ich muss gestehen, dass mir die Sache höchst verdächtig vorkommt. Was? Na, sie war so bewegt. So ergriffen. Über einen Rothaarigen, das haben Sie ja gehört. Ja, von dem sprach sie. Aber über Ihre Person schien sie aufs Heftigste... Aber jetzt hören Sie auf, was fällt Ihnen denn ein? Sie werden mir doch nicht abstreiten wollen, dass sie in heftigster Bewegung war. Aber was geht denn das mich an? Zuerst haben Sie mich völlig ausgemacht, weil Sie bewegungslos waren. Jetzt fahren Sie über mich, weil Sie eine Bewegung hat. Ich begreife gar nicht. Sie werden mir doch nicht gleich böse. Ich kann ja Unrecht haben. Dass Sie in Verbindung mit einer so gemeinen Person, das wäre ja unglaublich. Ich glaub's, ich bin ein Jüngling, der Karriere machen muss. Meine Ideen schweifen ins Höhere. Wirklich? Es war nur ein Glück, dass der unangenehme Auftritt in Abwesenheit der gnädigen Frau. Gnädige Frau hasst das Gemeine ungemein. Sie hat für nichts Sinn als für geistige Bildung. So wie ich. Sie ist selbst Schriftstellerin. Schriftstellerin? Naja, wenn einmal von etwas Literarischem die Rede sein sollte. Sie wissen doch was davon. Nein. Das ist schlimm. Kinderei. Wenn ich auch nichts von der Schriftstellerei weiß, von den Schriftstellern weiß ich desto mehr. Ich darf nur ihre Sachen göttlich finden. So sagt sie gewiss, ah, der Mann versteht's. Tiefe Einsicht, gründliche Bildung. Sie sind ein Schlaukopf. Ist doch ein ganz anderer Mensch als mein Friseur.